Kundgabe 1391. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.04.1940. Geheimnis des leichten Erdenlebenswandels. Achtet der feinsten Stimme in euch. Sie wird euch recht weisen, und also vernehmet ihr den Willen des Herrn. Und so ihr diesen befolget, geht euch auch die Kraft zu aus Gott. Dies ist das Geheimnis eines leichten Erdenlebenswandels. Wo immer ihr euch bemüht, dem göttlichen Willen gerecht zu werden, dort wird euch auch keine Erdenlast drücken. Und also müsstet ihr euch ernstlich prüfen, wie weit ihr dem Willen des Herrn entsprochen habt, so das Erdenleben euch Not und Sorge bringt. Ihr müsstet eure Gedanken, euer Handeln einer ernsten Prüfung unterziehen, wie weit sie dem göttlichen Willen, seinen euch vermittelten Geboten entsprechen. Und ihr werdet so manchen Mangel an euch entdecken, den zu beheben ihr euch nun bemühen müsst. Und es wird das Erdenleben leichter tragbar sein, denn Gott segnet einen jeden, der willig ist und seine Gebote achtet. Und er muss euch diesen Druck immer wieder spüren lassen, auf dass ihr nicht müde und nachlässig werdet, euch zu gestalten nach seinem Willen. Er kennt euren Seelenzustand. Er weiß um eure Mängel. Er kann euren freien Willen nicht behindern, und seine Sorge gilt eurem geistigen Fortschritt. Also kann er euch nicht in geistiger Not belassen und muss durch irdische Not euch aufmerksam machen, dass ihr in Gefahr seid. Alle diese Warnungen sind nur Liebe zu euch. Und sein Wille ist, dass ihr euch gänzlich ihm hingebt, dass ihr ihn um Hilfe anruft und er euch diese senden kann durch seine Boten, dass ihr ihn nur begehrt. Dann schon ist euch geholfen, und ihr werdet dem Bösen widerstehen und dem göttlichen Willen euch unterordnen, und dieser lenket und leitet euch, so er keinen Widerstand findet. So leicht der Erdentage dem Menschen beschieden sind, ist er auch in Gefahr, seiner Aufgabe nicht zu achten. Und diese Gefahr erkennt Gott und will ihr wirksam begegnen. Und so ist auch dann göttliche Liebe um euch bemüht, wenn es euch scheinet, dass sie euch verlassen habe. Denn Gott will das Verlangen in euch erhöhen. Er will, dass ihr eure Gedanken zu ihm sendet, dass ihr in innigem Gebet ihn anrufet um seine Hilfe. Und es wird euer Gebet erhört werden. Amen.